Wir warten gerade alle noch auf die Milliarden, die gerade tatsächlich selber auf der Bühne stehen, als erste Band von allen anderen und ihre Bühne selber aufbauen. Leoniden führen selber noch ihr Merch Verkauf und Milliarden sind jetzt dabei, hier Kabel zu rollen, auf dem Boden festzukleben, ihre Instrumente zu stimmen. Also kann nicht mehr so lange dauern, oder Daniel Klaus? Ja, ist halt ein ganz normaler Geburtstagsgig, ne? Und auf der anderen Seite, ich habe ja gerade, wie gesagt, ich war ja noch, möchte ich fast sagen, pinkeln mit den Milliardenjungs. Und es ist natürlich am Ende des Tages auch so, ne, was du nicht alleine machst, kannst du nicht drauf vertrauen. Deshalb, die werden jedes Kabel nochmal einzeln durchgehen und checken. Und dann ist es spätestens in 10 Minuten soweit. Dann werden sie endlich für uns mit ihrem ganzen Soloset auf der Bühne stehen. Und jetzt stehen wir gerade noch in der Barschlange an. Hier wird jetzt noch alles richtig gemacht. Darf ich dich ganz kurz stören? Du hast hier zwei Bier geholt oder was gibt's bei dir? Nee, ein Bier und eine Fassbrause. Wie, echt Fassbrause? Wer möchte die haben? Meine Freundin, die steht irgendwo hier, die suche ich jetzt. Wie heißt du denn? Sollen wir sie ausrufen lassen? Nee, ich habe sie schon gefunden. Wie heißt du? Paula heißt sie und ich heiße Maxim. Also, Max, ach guck mal, es ist die Strahlende da hinten. Ja, die Strahlende da hinten. Paula, guck mal, du kriegst eine Fassbrause. Hallo, ja. Hey, Fassbrause, hast du noch bestellt? Genau. Hier, geht auf unsere Rechnung. Nein, der Spaß hat dein Freund bezahlt. So, dann euch noch einen schönen Abend. War alles in Ordnung bis jetzt? Ja, alles perfekt. Schön. Sonst noch, können wir irgendwas besser machen? Braucht ihr noch Häppchen, noch einen Schnaps oder sonst irgendwas? Ja, ein paar Häppchen wären gut. Super, auf Schnaps hat sie verzichtet, das wird ein günstiger Abend für uns. Dann viel Spaß euch beiden. Und wir hören jetzt ein bisschen Mucke. Und zwar, oh, den kenne ich doch, MC Fioggi mit Bum Bum Tam Tam. Der einzige, wo ich auf Portugiesisch mitsingen kann. Viel Spaß heute Abend.